Deutschlandfunk. Corso. Fritz Lang, der die Nibelungen und Metropolis drehte, gilt als einer der größten deutschen Filmregisseure der 1920er Jahre. 1890 in Wien geboren, emigrierte Fritz Lang 1933 in die USA und konnte dort weiter Filme drehen. 1975 verstarb er in Kalifornien. Der Filmemacher Gordian Mauck hat sich in einer Mischung aus Fakten und Fiktion Fritz Lang angenähert. Der biografische Spielfilm Fritz Lang fokussiert sich auf die Zeit vor der Entstehung von M, eine Stadt sucht einen Mörder. Hartwig Tegeler stellt diesen Film vor. Wenn dann am Ende 1931 Fritz Langs erster Tonfilm vollbracht ist, dann zeigt sie uns, Peter Lorre, die faszinierend abstoßende Getriebenheit des Serienmörders mit dem Buchstaben M hinten auf dem Mantel. Zeigt sie uns, lässt sie uns hören. Immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber. Und verfolgt mich! M, eine Stadt sucht einen Mörder. Da war es endlich geschafft. Aber was für eine künstlerische Qualgeburt, die Gordian Mauck in seinem Fritz Lang-Spielfilm nachzeichnet. Als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon. Von mir selber davonlaufen. Mit seinem Nibelungen-Epos und dem Science-Fiction-Film Metropolis ist Fritz Lang der gefeierte deutsche Filmregisseur. In diesem Jahr, 1929, läuft gerade Frau im Mond im Kino. Ein Publikumserfolg, aber noch ein Stummfilm, während schon die ersten Tonfilme in den Kinos angekommen sind. Alles also ist im Fluss, ökonomisch wie künstlerisch, und der Künstler ist in der Krise. Alles Mist. Kurzum, der Regisseur braucht Stoff. Er sucht ein aufregendes Thema für seinen ersten Tonfilm. Aber sei es drum, jetzt fehlt nur noch das Drehbuch. Wann können Sie liefern? Da werden Sie sich gedulden müssen. Und dann stößt der Filmemacher Fritz Lang auf einen Zeitungsartikel über einen brutalen Düsseldorfer Serienmörder namens Peter Kürten. Wann fährt der nächste Express nach Düsseldorf? Weg aus Berlin, dem flirrenden Schmelztiegel der 1920er, nach Düsseldorf, um bei den polizeilichen Ermittlungen in Sachen Serienmörder Kürten dabei zu sein, um da heraus quasi einen Film zu schälen. Der wird am Ende M. Eine Stadt sucht einen Mörder heißen. Fritz Lang, Gordian Mauks biografischer Spielfilm, ist eine furiose Mischung aus Fakten und Erfindungen, Legenden und wunderbaren Schwarz-Weiß-Bildern. Ein Blick in die Filmgeschichte und in die Abgründe eines Künstlers. Elegant, fast wie beiläufig, montiert Mauck seine Spielszenen mit dokumentarischen Aufnahmen aus den 1920er und 30er Jahren und fügt die wiederum zusammen mit Szenen aus Fritz Lang-Filmen, vor allem aus M., Eine Stadt sucht einen Mörder. Den fiktiven Fritz Lang spielt Heino Ferch großartig als einen Gehetzten, der in der Begegnung mit dem Düsseldorfer Serienmörder bzw. den von Thomas Thieme gespielten Kripo-Mann an die eigenen Abgründe herantritt bzw. besser herantreten muss. Ja, nun fragen Sie mich nochmal, Herr Lang, was der Mörder beim Morden empfindet. Die eigenen Dämonen nämlich sitzen Lang auf den Schultern, wenn er mit dem Serienmörder Kürten zwecks Drehbuchrecherche redet. Da sind Fritz Langs Erlebnisse im Ersten Weltkrieg, da ist der ungeklärte Tod seiner ersten Ehefrau. Dabei ist dieser Mann, der Kokser, der sich nachts seine Triebabfuhr bei Prostituierten besorgt, keineswegs eine sympathische Figur. Später in den 1930er Exiljahren in Hollywood wird Henry Fonda einmal über Fritz Lang sagen, er war ein meisterhafter Puppenspieler, aber ohne jedes Gefühl, und er konnte sehr brutal sein. So erscheint Fritz Lang auch hier in Gordian Mauks Film, wenn er beispielsweise die Freundin eines Mordopfers zum Essen in ein Gartenlokal einlädt. Brutal Recherche. Was aß Maria mit ihrem Mörder? Bitte nicht. Sagen Sie's. Der Regisseur als Vampir, dem es, in Anführungsstrichen, nur und nur um seine Kunst geht. Gordian Mauks Annäherung an Fritz Lang ist kein Docudrama, sondern ein kluges Vexierbild, das sich geschickt an der wunderbar montierten Grenze zwischen Fakten und Fiktion, zwischen Biografischem und Erfundenem bewegt und zweierlei Erkenntnisse bereithält. Ein Künstler kann ein eiskalter Machtmensch sein und trotzdem kann uns seine Kunst faszinieren. Fritz Langs M. Eine Stadt sucht einen Mörder ist der Beweis. Und zum Zweiten, schon in den 1920er Jahren, nach all dem Erfolg, den er mit Die Nibelungen und mit Metropolis hatte, stellt der Regisseur Fritz Lang in Gordian Mauks Film den eigenen Erfolg in Frage. Es war der falsche Weg. Menschenmassen und Maschinen. In jedem Film. Ich will das nicht mehr. Mir geht es nur noch um den Menschen, um einen. keinen Menschen. Das allerdings klingt nun knapp ein Jahrhundert vor den Computereffekt-Orgien unserer Tage sehr zeitgemäß. Gordian Mauks Film über den Regisseur Fritz Lang läuft ab Donnerstag im Kino. Und das ist doch mal eine echte Empfehlung unseres Kritikers Hartwig Tegeler.